Verehrte Affen, verehrte Affinnen, wir hatten viele Höhen und Tiefen in den letzten 14 Monaten. Es ist an der Zeit, eine schmerzliche Neubewertung der Gesamtsituation vorzunehmen. Alle guten Dinge gehen einmal zu Ende. Und diesen Sonntag findet die letzte Folge der Weltraumaffen statt. Ich mache nur Spaß. Aber jetzt im Ernst. Vor einigen Monaten hatten wir einen kleinen Sonderstream namens No Hate Speech Movement AstroTurf. Kein Wort ist illegal. Verlinkung ist in der Beschreibung. In diesem Stream sind wir auf Bestrebungen innerhalb der EU eingegangen, Artikel 5 auszuhöhlen. Ähnliche Bestrebungen, Pressefreiheit, Informationsfreiheit und Meinungsfreiheit einzuschränken, gibt es derzeit rund um den Globus in allen Demokratien. Auf nationaler Ebene versuchen wir ständig auf dem Laufenden zu halten, von wem und warum neue Initiativen nun gefahren wird, um Artikel 5 zu knechten. Diese Schindluder rund um die Meinungsfreiheit, die getrieben werden, müssen ein Ende haben. Irgendwer muss diesem Wahnsinn ein Ende bereiten. Und scheiße nochmal, die Affen sind irgendwer. Vergesst mir nicht, dass Artikel 5 in euch liegt und um euch herum und dass ihr ihm jedes weitere Grundrecht verdankt. Nein zu Tolerationslager, nein zu Websperren, nein zu Zensurmaßnahmen und ja zum Affentum und ein dreifaches Hoch auf die Meinungsfreiheit. Ich weihe euch jetzt in unseren Geheimplan ein. Die vier kleinen Worte am Ende des Streamtitels sind mehr wie nur ein Schlagwort. Kein Wort ist illegal. Es ist eine Kampagne, an die die Affen seit einer Weile arbeiten. Chris hat sich schon mächtig ins Zeug gelegt und eine kleine Website aufgesetzt, die wir langsam mit Informationen füllen möchten. Die anderen Affen haben ihm zugeschaut und ihn durch Kommentare wie "Endlich macht mal einer was, ihr anderen seid so scheißdrecks faul" und "Team, toll, ein anderer macht's" Mut zugesprochen. Und nun hat diese Apathie ein jähes Ende gefunden. Die Affen bilden sich ein, einen Plan entwickelt zu haben, mit dem wir kurz vor der Bundestagswahl einen Medienblitz erzeugen können. Wir wollen Berlin vom Norden her in den Morgenstunden am dritten Tag vor der Wahl angreifen. Mit einer radikalen Forderung, sich gefälligst von den Grundrechten fernzuhalten und ein Gesetz zu verabschieden, das dem Justizminister verbietet, Dreck wie das Netzdurchsetzungsgesetz ins Grundgesetz zu reiben. Und hier kommt ihr ins Spiel. Wir bitten um eure Mitarbeit. Wir brauchen euch. Wir schaffen das nicht, diesen guten Kampf alleine zu stemmen. Bitte schreibt uns in die Kommentare jede Information, die ihr kennt, die etwas mit dem Kampf um Meinungsfreiheit zu tun hat. Pressefreiheit und Informationsfreiheit sind natürlich auch willkommen. Bücher, Artikel, Gerichtsurteile, NGOs, Geschichten aus eurem Leben, Wünsche, Träume, Hoffnungen. Alles, was uns irgendwie helfen kann, diesen Kampf zu kämpfen. Bitte helft uns, die Datenbank von "Kein Wort ist illegal" zu füllen. In Deutschland gibt es viele NGOs und Bewegungen zu vielen Themen. Sea Shepherd für gegen mehr Delfin im Thunfisch, Zeitstiftung für die geistige Zerstreutheit, Greenpeace für Leute, die im Alnatura einkaufen, Nambla für grüne Familienpolitik, Bertelsmann Stiftung für die Errichtung einer Mutigratur, Pegida für Islamkram und biodeutsches Leben in Innenstädten, Gunda Werner Institut für die Besteuerung männlichen Lebens, die Gamergate Foundation für ethischen Journalismus, die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft für neoliberalen Kram, Atlantikbrücke für die Erzwingung von Frieden, Antifa für die Wiederherstellung der Ehre von Stalin und der Errichtung von Gulags, die Fritz Thyssen Stiftung für den technokratischen Imperativ und die Wissenschaft, die Identitäre Bewegung als Wehrsportgruppe, ich weiß nicht, vielleicht nicht Hoffmann, irgendein anderer schöner deutscher Name, Rothschild und Co. für die NWO und Finanzkram, Volkswagen Stiftung für die Generalmobilmachung, Netzpolitik.org für Tolerationslager und Internetrechte, Pro Asyl für George Soros Geschichten. Meine Beispiele sind natürlich wahllos gewählt. Was wir Affen vorhaben, ist, dass wenn es um die Meinungsfreiheit geht, man irgendwann sagen wird, dafür gibt es doch kein Wort, ist illegal. Die Angriffe auf Artikel 5 werden nicht aufhören. Und wenn sich die Bevölkerung, wenn wir uns nicht wehren, wird am Ende Artikel 5 einen Genderbeauftragten von der AA-Stiftung haben. Da steuern wir dann geradewegs auf Demolition Man zu. Schaut euch den Film an. Das ist eine bittere Dystopie, auf die wir geradewegs zusteuern. Und darauf haben wir alle keinen Bock, sonst würden wir hier nicht im Internet an unserem kleinen, traurigen Ort, den wir gefunden haben, zusammenkommen. Und deswegen fragen wir euch, bitte helft uns. Wir werden Berlin zur Bundestagswahl vom Norden her angreifen. Und das geht nicht ohne eure Hilfe. Wir brauchen Gasmasken, Verbandskästen, Baupläne der Berliner Wasserversorgung und einen 7-Tonner gefüllt mit Benzylsäureester. Wir werden Berlin in eine Insel der Seligen verwandeln, auf das sie zuletzt wahrlich sehend sind. Und wir sie zwingen werden, Artikel 5 anzunehmen. Mondart hat mich abgelenkt. Das ist seine Schuld. Es ist Plan B. Aber Plan B bleibt erstmal Plan B. Plan A ist eine Plattform für die Meinungsfreiheit in Deutschland aufzubauen. Wir brauchen sowas in Deutschland. Schreibt uns in die Kommentare alles, was ihr zur Meinungsfreiheit habt. Zur Pressefreiheit, zur Informationsfreiheit. Ideen, Wünsche, Träume, Bücher, Artikel, Gerichtsurteile, NGOs, Geschichten aus eurem Leben. Wir brauchen eure Hilfe, verdammt nochmal. Able, over und out.